Das Spiel vom Kaspar, der Königin Tausendschön und der noch tausendmal schöneren Prinzessin Schneewittchen. Theaterstück von Franz Fühmann. Pardon, Madame Tulpischen, ich brauche Sie. Ich pflücke nämlich einen schönen Blumenstrauß für meine Frau Grete. Sie hat heute Geburtstag, ich glaube den 705.000. Autsch, das sind ja Dornen. Schlipper die Bix und klapper die Bax. Seit wann haben Tulpischen Dornen? Verehrteste, sollten Sie am Ende gar eine Rosarite sein? Aber halt, wen sehe ich da kommen? Das ist doch der brave Leibjäger Hubert unserer Königin Tausendschön. Und wen führt er denn da an der Hand? Das ist doch die liebe Prinzessin Schneewittchen, die Tochter der Königin Tausendschön. Wollen die beiden auch Blumen pflücken? Schlipper die Bix und klapper die Bax. Ich will mich verstecken und sie belauschen. Lieber Jäger, lass uns zurückgehen. Der Wald ist so unheimlich still, kein Vogel singt mehr. Ich habe Angst. Prinzessin Schneewittchen. Ja? Prinzessin Schneewittchen. Ja. Ich kann es gar nicht sagen. Ich muss euch mit diesem meinem Messer töten. Mich? Aber warum denn? Ich will doch nicht sterben. Die Frau Königin hat es mir so befohlen. Meine liebe Mutter, das ist nicht möglich. Es ist aber so. Sie hat mir befohlen, euch zu töten, weil ihr viel schöner seid als sie. Aber das hat sie doch so gewollt, das weiß ich genau. Mein Vater hat mir das oft erzählt. Bevor ich zur Welt kam, wünschte sie sich ein Mädchen, das sollte schöner sein als sie. Weiß wie Schnee, rot wie Blut und das Haar so schwarz wie Ebenholz. Na, und dann hat sie mich geboren und dann bin ich so geworden. Sie kann mich doch nicht deshalb töten wollen. Es ist aber so. Sie erträgt euch nicht. Sie will die Allerschönste im Land sein und ihr hindert sie daran. Also... Kniet nieder und macht euch bereit. Was muss ich denn da so alles tun? Das Haar hochstreifen und den Nacken beugen. Es geht blitzschnell. Man nennt es einen Fangstoß. Ihr werdet nicht das Geringste spüren. Jäger, lieber Jäger, das ist doch ein Scherz, gell? Nein, Prinzessin, das ist ein Befehl. Und Befehle sind keine Scherze. Macht es mir doch nicht so schwer. Es könnte alles schon längst vorbei sein. Und wenn ich es nicht tue? Dann muss ich euch fesseln. Seid vernünftig, Prinzessin, und schickt euch drein. Ihr macht sonst alles noch viel schlimmer. Noch schlimmer? Ja, meine Hand fängt schon zu zittern an, wie meine Stimme. Ich werde euch nicht mehr ganz genau treffen und werde euch wehtun, ohne dass ich es will. Nun... Halt, Jäger, halt! Schlipper die Bix und klapper die Bax. Die Prinzessin ist doch kein Bräuler. Die darfst du nicht schlachten. Die Königin hat mir einen Befehl gegeben. Und da muss ich Schneewittchen töten. Um etwas tun zu müssen, brauchst du einen Befehl. So ist es, Kaspar. Nun dann gebe ich dir einen anderen Befehl, dass du Schneewittchen am Leben lässt. Du kannst mir doch gar keinen Befehl geben, Kaspar. Warum denn nicht? Befehl ist Befehl, das hast du vorhin selbst gesagt. Um mir einen Befehl geben zu können, müsstest du mächtiger als die Königin sein. Ach, Kaspar, was soll ich Armer denn machen? Mir tut Schneewittchen so leid wie dir. Aber wenn ich dem Befehl nicht folge, lässt die Königin mir den Kopf abschlagen. Und mein Kopf ist mir näher als der von Schneewittchen. Na, vielleicht kann man beide Köpfe retten, Schlipper die Bix und Klapper die Bax. Ich muss nachdenken. Dazu nehme ich meinen Kopf und schüttel ihn mal tüchtig durch. Und schon habe ich einen Rat. Ich nehme die Prinzessin mit mir nach Hause und schenke sie meiner Frau Grete zum Geburtstag. Und du sagst der Königin, du hast wie befohlen Schneewittchen getötet. Pfui, ja, das wäre ja eine Lüge. Und die ist böser als Mord. Nein, aber der Schwindel würde bald platzen. Die Königin hat doch ihre Späher und Schnüffler. Nun, schlepper die Bix und klapper die Bax. Da habe ich einen anderen Rat. Hier im Wald hinter den sieben Bergen wohnen die sieben Zwerge. Das sind meine Freunde. Zu ihnen könnte ich Schneewittchen bringen. Dorthin kommen keine Schnüffler. Der Weg ist beschwerlich. Doch ich muss der Königin die Zunge und die Leber Schneewittchens vorzeigen, als Beweis, dass ich den Befehl ausgeführt habe. Zerstückeln wolltest du mich auch noch? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Jäger Hubert, da habe ich noch einen Rat. Du schießt einfach ein Reh. Du hast doch Jägern gelernt. Dem schneidest du Zunge und Leber heraus und bringst beide der Königin. Oh Jäger, liebster Jäger, das könntest du machen. Ja, aber wenn's rauskommt, muss ich ins Gefängnis. Wie sollte das denn rauskommen, Jäger Hubert? Schlipper die Bix und klapper die Bax. Also gut. Nimm Schneewittchen und bring sie zu den sieben Zwergen. Danke. Lieber Jäger Hubert. Das schmeckt gut. Ja. Und nun schieße ich ein Reh. Armes Reh. Doch, ich kann es nicht ändern. Jäger, was gibt es? Euer Befehl ist ausgeführt, edle Königin. Zum Beweis bringe ich die Leber und die Zunge. Ah ja, wie gut. Ich danke euch, lieber Jäger Hubert. Ihr habt euch meine Gnade verdient. Ihr seid pflichtbewusst und treu und gehorsam. Ja. Geht zur Schatzkammer. Und lasst euch doppelten Lohn auszahlen. Ihr seid zu gütig, edle Königin. Nun denn, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ihr seid die Königin Tausendschön, eine schönere als euch. Könnte man nirgendwo sehen. Nur Schneewittchen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, die ist noch tausendmal schöner als ihr. Das ist gelogen! Du schändlicher Spiegel! Ich lasse dich in die Mistgrube werfen, auf dass du immer trüb bleibst! Königin! Auch wenn es euch nicht behagt, ich habe euch nichts als die Wahrheit gesagt. Aber dann wäre dieses Schneewittchen ja noch am Leben. Schneewittchen lebt bei den sieben Zwergen, tief im Wald, hinter den sieben Bergen. Jäger Hubert! Komm sofort zurück! Edle Königin? Jäger, von wem stammt diese Zunge und diese Leber? Königin Tausendschön, ich flehe euch an, verzeiht mir. Der böse Kaspar hat mich bedroht. Er hat mir im tiefen Wald aufgelauert, als ich Schneewittchen gerade töten wollte. Da hat der Kaspar eine Pistole gezogen und hat mich gezwungen, die Prinzessin laufen zu lassen. Ich flehe euch an, vergebt mir. Ich habe ein Weib und sieben kleine Kinder. Da muss dein Weib eben spinnen gehen. Und deine Kinder können sicherlich auch schon arbeiten. Sobald dein Kind laufen kann, kann es auch arbeiten. Wache zu mir. Wache, halt! Wache rechts um! Wache zur Stelle. Dieser Verräter hat meinen Befehl missachtet und mich außerdem noch belogen. Werft ihn ins Gefängnis und gebt ihm ein Jahr lang nichts zu essen als diese Zunge und diese Leber. Danach setze ich seine Strafe fest. Habt Erbarmen, Königin, und bestraft lieber den bösen Kaspar. Er allein hat Schuld daran, dass ich euren Befehl nicht ausführen konnte. Dich hab ich, den Kaspar hab ich nicht. Der hüpft irgendwo im Wald herum. Ich bring euch den Kaspar, Königin. Wenn ich ihn euch nicht in 3 Tagen in die Hände liefere, könnt ihr mir den Kopf abschlagen lassen. Das könnte ich sowieso, du törichter Jäger. Aber gut, du sollst dich bewähren können. Oh. Du hast 3 Tage Zeit, mir den Kaspar zu bringen. Schaffst du das nicht, verlierst du den Kopf. Dank euch, allergnädigste Königin. Ihr seid die Beste und Schönste im ganzen Land. Wache wieder ab. Wache links um. Das rechte Bein hebt. Wache Marsch. So. Und jetzt zu diesem Schneewittchen hinter den 7 Bergen. Dass ein Kind so boshaft werden kann und schöner als seine Mutter sein will. Ich hätte mir so etwas nie erlaubt. Wenn alle Kinder heute schöner und klüger sein wollten als ihre Mütter und Väter, wo kämen wir da am Ende hin? Was gibt dieses Kind für ein schlechtes Beispiel? Ich darf es nicht am Leben lassen. Doch wie stelle ich's nur an, diese Hexe zu töten? Ich muss sie im Zwergenhaus aufsuchen. Doch wenn sie mich sieht, lässt sie mich nicht ein. Also muss ich mich verkleiden. Jetzt hab ich's. Ein Kamm wird mir helfen. Ich werde seine Zinken vergiften, dann kleide ich mich als Händlerin und biete dem Schneewittchen den Kamm zum Kauf an. Sie ist eitel und dumm. Sie wird ihn begehren. Und ich werde ihr den Kopf mit den Zinken durchstoßen. Ich will sie spitz wie Nadeln schleifen. Huch, wo nur mein Kaspar bleibt. Den ganzen Tag über ist er schon fort. Und heute ist doch mein Geburtstag. Ich glaube, den hat er glatt vergessen. Da kommt er ja, da kommt er ja. Grete, ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich habe dir auch was mitgebracht. Oh, das ist aber lieb, lieber Kasper. Ist das aber schön. Was ist denn das? Ach, ich weiß schon, ein Bündel Suppengrün. Nein, Grete, das ist kein Suppengrün. Das ist ein schöner Blumenstrauß. Harpilien, Ortimonen, Sulpen und Klarzissen. Und mittendrin eine Pustelblume. Das ist aber sehr lieb, lieber Kasper. So ein schöner Blumenstrauß. Ich brate ihn ja gleich zum Abendessen mit viel Speck und 2, 3 Kaubonbons. Da schmeckt er besonders saftig. Hörst nur, Kasper, es klopft. Wer kann denn das sein? Frau Grete, ich gratuliere dir zum Geburtstag und bringe als Geschenk ein Regeweih mit. Daraus kann man prima Suppe kochen. Man kann auch einen guten Salat davon machen. Ich danke euch, lieber Jäger Hubert. Da haben wir ja heute einen Festschmaus. Regeweihsalat wollte ich immer schon mal kosten. Wenn ihr ein bisschen wartet, könnt ihr gleich mitessen. Auch vom gebratenen Blumenstrauß. Vielen Dank, Frau Grete, doch ich habe keine Zeit. Ich soll den Kaspar von der Königin Tausendschön grüßen. Sie lädt ihn herzlich auf ihr Schloss ein. Auf das Königsschloss? Kaspar, welche Ehre! Mich lädt die Königin auf ihr Schloss ein? Ja, schlipper die Bix und klapper die Bax, warum denn ausgerechnet mich? Weil du die Prinzessin Schneewittchen gerettet hast. Was? Du hast die Prinzessin gerettet? Aber wo denn, lieber Kaspar? Im Wald, liebe Grete, im tiefen Wald. Das sind ja feine Neuigkeiten. Du bist mit Schneewittchen im Wald gewesen? Was habt ihr beide denn da gemacht? Gar nichts haben wir gemacht. Schneewittchen war mit dem Jäger im Wald. Ich bin nur zufällig dazugekommen, wie ihr der Jäger was antun gewollt hat. Pfui! Wolltet ihr die Prinzessin verführen, Jäger Hubert? Nein, Frau Grete! Nur umbringen! Das ist was anderes. Aber sehr schön ist es auch nicht. Die Königin hat mir's befohlen gehabt. Doch sie hat dann bald ihren Sinn geändert und mir Soldaten nachgeschickt, dass ich ihrem Befehl nicht folge. Doch die Soldaten haben mich nicht gefunden. Und wenn mich der Kaspar nicht umgestimmt hätte, ja, wäre Schneewittchen verloren gewesen. Ihr treibt aber böse Dinge, Jäger. Das ist halt unser Beruf, Frau Grete. Aber nun komm aufs Schloss mit mir, Kaspar. Du sollst einen hohen Orden bekommen. Was ist das, ein Orden? Ist das was zum Essen? Aber nein, das ist eine große Ehre. Ein buntes Stück Blech an einem bunten Stück Band. Das kann man sich an den Anzug stecken oder um den Hals hängen oder um die Brust. Ach so, wie zum Fasching. Das ist aber schön. Da komm endlich, Kaspar. Die Königin wartet. Die Königin darf man nicht warten lassen. Die muss für ihr ganzes Königreich kochen und Hemden waschen und Betten beziehen. Aber das macht doch die Königin nicht. Nein, ich dachte, was macht sie denn sonst? Regieren, Frau Grete. Wie macht man denn das? Man denkt immerzu an das Wohl seines Volkes. Ach so, nicht kochen und waschen und Betten beziehen, sondern nur dran denken. Ihr seid ein ganz dummes Weib, Frau Grete. Ja, nun komm jetzt endlich, Kaspar. Die Königin ist herzensgut, aber sie könnte doch böse werden, wenn du sie so lange warten lässt. Um Himmels Willen, Kaspar, beeil dich. Ich werde derweil an dein Wohl denken und werde dir den Blumenstrauß braten und einen guten Geweihsalat machen. Bleib nicht zu lang bei der Königin und halte sie nicht vom Regieren ab. Vielleicht lässt sie mich auch ein bisschen regieren. Aber nein, nicht heute. Heute habe ich Hunger, Schlipperdibix und Klapperdibax. Komm, Jäger, zur Königin Tausendschön, damit wir rechtzeitig zum Essen zurück sind. Guten Tag. Ihr seid doch die sieben Zwerge, nicht wahr? Jawohl. Jawohl. Jawohl. Jawohl. Jawohl. Jawohl. Jawohl. Wollt ihr mir nicht ein paar Kämme abkaufen für eure lieben Zwergenfrauen? Schöne Haarspangen, die neuesten Modefarben? Nein, wir brauchen so etwas nicht. Ei, warum denn nicht, ihr lieben sieben Zwerge? Wir haben nämlich gar keine Frauen. Die schwatzen zu viel. Und schwätzen zu viel. Und wir Zwerge sind schweigsam und verschwiegen. Aber ihr habt doch sicher ein junges Mädchen, das euch den Haushalt führt, wenn ihr arbeiten geht. Und für euch kocht und eure Hemdchen wäscht und euch zur Nacht das Bettchen bereitet. Ja, so eine haben wir wohl. Das ist die schöne Prinzessin Schneewittchen. Psst. Das darf nämlich niemand erfahren. Vor allem die böse Königin nicht. So? Die Königin Tausendschön darf das nicht wissen? Nein, die will nämlich Schneewittchen töten. Aber sie soll nur kommen. Schneewittchen macht ihr nicht auf. Die hat sich nämlich eingeschlossen. Damit die böse Königin nicht hinein kann. Aber mich wird sie doch einlassen, gell? Ich bin doch die gute Frau Kammhändlerin. Nein, euch lässt sie auch nicht herein. Schneewittchen lässt überhaupt niemand ein. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mir das sagt. Da spare ich ja einen weiten Weg. Aber bitte, beschreibt mir doch ganz genau, wo es zu Schneewittchen lang geht. Damit ich nicht zufällig doch dorthin komme. Also, da müsst ihr zuerst geradeaus. Ja, aber nur bis zur großen Buche. Und dann? Dann müsst ihr noch weiter geradeaus. Über den ersten Berg. Über den zweiten Berg. Über den dritten Berg. Und über... Und so weiter, ich weiß jetzt schon. Ich danke euch, ihr lieben sieben Zwerge. Na, dann grüßt Schneewittchen recht herzlich von mir. Vielleicht lerne ich sie doch einmal kennen. Ja, wenn die böse Königin tot ist. Früher nicht. Aber jetzt müssen wir weiter. Wir erfüllen sonst unser Tagessoll nicht. Glück auf, ihr sieben Zwerge, und besten Dank. Glück auf. Wir sind die sieben Zwerge und fahren in die Berge und graben Gold und Silber aus und machen schönes Spielzeug draus und tragen es ins Zwergenhaus, das sich Schneewittchen freut. So, Kaspar, hier geht's zur Königin. Immer hier entlang. Sie wartet schon voll Sehnsucht auf dich. Hurra, jetzt krieg ich einen Orden. Einen schönen guten Abend, Frau Königin. Schlibberdibix und Klapperdibax, ihr wohnt aber dunkel. Da sieht man ja gar nicht, wie schön ihr seid. Aber halt, da ist ja niemand. Und die Fenster sind ja vergittert. Schlibberdibix und Klapperdibax. Und die Tür ist abgeschlossen. Da bin ich ja im Gefängnis. Aufmachen! Hey, Jäger! Aufmachen! Mach auf! Ich muss doch zur Frau Königin! Die wartet auf mich! Ich kriege einen Orden! Aufmachen, aufmachen, aufmachen, aufmachen! Ruhe da! Willst du mal Ruhe geben? Ich muss doch zur Frau Königin! Ich krieg doch einen Orden! Und danach was zum Essen! Ja, den Verdreschorden. Erster Klasse. Mit Rohrstock und Rute. Ich hause hier im Zwergenhaus so schrecklich allein. Und habe als Spielgefährten nur 7 Mücken. Und die machen nichts als so, so, so. Aber pst, da kommt jemand. Ich höre Schritte durch den Wald. Jetzt sehe ich ein blaues Kopftuch. Hurra, ich bekomme Besuch. Aber was nützt mir's, wenn ich niemanden reinlassen darf? Oder lasse ich ihn doch rein? Halt, ich hab's. Aus dem Fenster kann ich mit meinem Besuch sprechen. Das haben die 7 Zwerge mir nicht verboten. Guten Tag. Seid ihr die Prinzessin Schneewittchen, die bei den 7 Zwergen wohnt? Ja, die bin ich. Aber ich darf's nicht verraten. Das haben die 7 Zwerge mir verboten. Ja, dann dürft ihr es freilich nicht sagen. Nein, ich sag es auch niemanden. Da halte ich ganz dicht. Aber nun sagt mir, wer ihr seid. Eure Stimme kommt mir so bekannt vor. Sie klingt fast wie die meiner Mutter, die mir nach dem Leben trachtet. Ich bin die Handelsfrau Tausendschön und habe wunderschöne Ware. Haarspangen, Stirnreifen, Kettchen, Kämme. Habt ihr etwa auch einen Kamm für mein schwarzes Haar? Wenn möglich in Mausgrau und Döbernblau, das sind nämlich die Modefarben. Ich brauche einen Kamm, ihr seht's ja selbst. Meine Frisur ist ganz in Unordnung geraten, als der böse Jäger mich töten wollte und ich mein Haar hochheben musste. Was? Also wollte der Jäger doch seinen Befehl ausführen. Ja, und der gute Kaspar hat mich gerettet. Das soll man dem Kaspar nicht vergessen. Er wird seinen Lohn dafür erhalten. Ich möchte euch gern einige Kämme zeigen. Einer schöner als der andere. Ihr werdet eure Freude dran haben. Wollt ihr mir nicht die Tür aufsperren? Das darf ich nicht, Frau Handelsfrau. Das haben die 7 Zwerge verboten, weil meine Mutter mich umbringen will. Was ihr nicht sagt. Die eigene Mutter? Ja, ja, die Königin Tausendschön. Sie ist herzensgut, doch sie hat eine Macke. Sie will die Schönste im ganzen Land sein und dafür befiehlt sie die schändlichsten Dinge. Ich durfte nicht schöner sein als sie, aber ich bin's nun mal geworden. Also will sie mich töten. Aber dagegen kann man doch was tun. Wogegen? Dass ihr schöner als eure Mutter seid. Ihr könntet euch zum Beispiel die Nase abschneiden. Seid ihr verrückt, Frau Handelsfrau? Ich sollte mir selbst die Nase abschneiden, damit ich nicht so schön wie die Königin bin? Es wäre immerhin eine Möglichkeit. Aber nein, ich habe nur Spaß gemacht. Ihr seid wirklich wunderschön. Weiß wie Schnee, rot wie Blut und das Haar so schwarz wie Ebenholz. Aber ihr braucht mir ja nicht die Tür zu öffnen. Ihr beugt euch aus dem Fenster heraus und ich zeige euch meine Ware. Da. Schaut. Da sind ein paar Dutzend Kämme. Was meint ihr zu dem hier? Aber der ist ja nicht mausgrau und döbernblau. Nun tatsächlich. Dann ist es der falsche. Na, aber wie findet ihr diesen? Scheußlich. Ihr habt keine gute Ware. War es eben wieder nicht der rechte. Und dieser? Oh, den finde ich schick. Mausgrau und döbernblau und oben am Rücken ein dünner Streifen Eidottergelb mit einer ganz, ganz winzigen Spur Vollmondgelb drin. Der ist wirklich super. Ich glaube, so einen schicken Kamm hat nicht einmal die Oberprinzessin von Cottbus. Ich wusste doch, dass ich das Richtige für euch dabei habe. Was soll er denn kosten? Oh, da werden wir uns schon einig werden. Beugt euch noch etwas tiefer aus dem Fenster, dann stecke ich euch den Kamm ins Haar. Jetzt habt ihr ganz wie meine liebe Mutter gesprochen, so herrisch und kalt, jedes Wort ein Befehl. Ach, ich weiß nicht. Soll ich's tun? Ich habe so ein komisches Gefühl. Aber der Kamm ist halt zu schön. Dieser dottergelbe Streifen, diese döbernblauen Zinken am mausgrauen Rücken. Ich muss ihn haben. Wenn ihr mir nicht traut, dann gehe ich lieber. Ich will euch nicht in Verlegenheit bringen. Halt! Wartet doch, liebe Handelsfrau! Ich muss den Kamm haben. Döbernblaue Zinken, das gab's noch nie. Steckt ihn mir bitte ganz tief ins Haar. Aber gern, mein Kind. Oh. Oh. So, du Unfolgsame, dir hab ich's gegeben. Du wirst nie mehr schöner sein wollen als ich. Hättest du dir doch lieber die Nase abgeschnitten. Gnädigste Königin Tausendschön, ich kann euch eine freudige Nachricht bringen. Ich habe den bösen Kaspar aufs Schloss gelockt. Er sitzt in der finstersten Kerkerzelle. In der finstersten Zelle? Oh, wie schön. Das passt zu seinem lichtscheuen Treiben. Ich danke euch, Jäger, für diesen Dienst. Ihr seid wieder meiner Gnade versichert. Tausend Dank, gütigste Frau Königin. Lieber General Fliegenbein, marschiert sofort in den Kerker hinunter zur finstersten Zelle. Dort sitzt der böse Kaspar gefangen. Den bringt unverzüglich zu mir. Aber gut gefesselt natürlich. Wache links um. Das rechte Bein hebt. Wache Richtung Kerker, marsch. Nun denn, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Edle Frau Königin Tausendschön, eine schönere als euch könnt man nirgendwo sehen. Wer nicht Schneewittchen hinter den sieben Bergen im mausgrauen Haus bei den sieben Zwergen, die ist tausendmal schöner als ihr. Spiegel? Jetzt lügst du! Jetzt schmeiß ich dich doch in die Jauche! Ich habe die Schneewittchen mit dem Kamm umgebracht, mit den vergifteten dübernblauen Zinken. Sie ist umgefallen. Ich hab's selbst gesehen. Sie muss tot sein! Tot, tot, tot! Verstehst du? Frau Königin, ich habe noch nie gelogen. Die Zwerge haben den Kamm aus dem Haar gezogen und die Wunde mit Heilsäften eingerieben. So ist Schneewittchen am Leben geblieben. Und dennoch werfe ich dich auf den Mist. Schneewittchen lebt. Was mache ich denn jetzt? Erlaubt mir ein Wort, edle Königin. Sprich, Jäger, doch denk an deinen Kopf. Ihr müsstet ein stärkeres Gift wählen, Frau Königin. Seht her, ich habe das dem Gärtner weggenommen. Das ist das neueste Pflanzenschutzmittel. Er macht damit den Wald kaputt. Es wirkt 1000-mal stärker als Rattengift. Und wie flöße ich das dem Schneewittchen ein? Ihr habt hier so wunderbare Äpfel und Schneewittchen muss ganz närrisch auf Obst sein. Bei den 7 Zwergen gibt's nämlich keines. Nehmt hier diesen Apfel, weiß und rot. Da bestreicht ihr die rote Hälfte mit Gift, die weiße lasst ihr unbehandelt, dann könnt ihr davon abbeißen, um Schneewittchen zu täuschen. Die ist dann arglos die rote Hälfte. Und das ist wirklich ein guter Rat. Jäger Hubert, ich ernenne dich zum Oberjäger und verdopple deinen Lohn. Oh, zu gütig, schönste Frau Königin. Ich bin nicht der Kaspar. Ich bin nicht der Kaspar. Wache, ich bin nicht der halt. Kaspar. Wache rechts um. Befehl wie befohlen ausgeführt. Aber das ist ja gar nicht der böse Kaspar. Aber das ist ja mein Kerkermeister. Frau Königin, ihr hattet befohlen, den Gefangenen aus der finstersten Zelle zu bringen. Und in der finstersten Zelle saß dieser Kerl und brüllte dauernd: Ich bin nicht der Kaspar! Und da dachte ich natürlich, das ist ein Trick. Kerkermeister? Was soll das bedeuten? Gnade! Gnade, Frau Königin! Der Kaspar hat mich ausgetrickst und niedergeschlagen und in die finsterste Zelle gesperrt. Und das habt ihr euch gefallen lassen? Ich kann keinen Kerkermeister brauchen, der sich vom Kaspar einsperren lässt, anstatt den Kaspar einzusperren. Das ist ja die verkehrte Welt. General Fliegenbein, führt diesen Kerl hinaus und ihr, Oberjäger Hubert, schlagt ihm den Kopf ab. Ihr seid jetzt nicht nur Oberjäger, ihr seid jetzt auch Oberkerkermeister und bezieht einen dreifachen Lohn. Oh, welche Gnade. Gnade, Gnade, Frau Königin. Ich habe euch immer treu gedient. Raus mit euch, alle raus. Na, wird's bald. Wache im Eilmarsch, Marsch. Jetzt kann ich mich schon wieder umziehen und über die 7 Berge krauchen. Flipperdibix und Klapperdibax. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich bin schon hinter dem 7. Berg und sehe immer noch nicht das Zwergenhaus. Die Königin verfolgt mich, ich muss mich verstecken. Ich darf mein Haus nicht mehr betreten, also will ich die 7 Zwerge bitten, dass sie mir Unterschlupf gewähren. Aber wo ist nur ihr Zwergenhaus? Ich laufe schon 100 Millionen Stunden herum und kann es nicht finden. Schlipperdibix und Klapperdibax, das ist aber ein dummer Wald, wo nur Bäume wachsen und keine Häuser. Aua! Und da ist auch wieder ein Baum. Nein, das ist ja das Haus! Und Schneewittchen schaut gerade aus dem Fenster heraus. Guten Tag, liebe Prinzessin Schneewittchen. Wer seid ihr? Ja, kennst du mich denn nicht mehr? Ich bin doch der Kaspar. Du musst dich doch an mich erinnern. Ich hab dich doch vorm Tod errettet. Nein, ich glaube euch nicht. Ihr seid nicht der Kaspar. Ihr seid meine Mutter, die Königin, und habt euch bloß als Kasper verkleidet. Ja, schlipper die Bix und klapper die Bugs. Ich bin der Kasper, das kannst du mir glauben. Ich glaub dir aber lieber nicht. Nein, du bist die Frau Königin. Ich bin keine Frau, ich bin ein Mann. Ich bin der Kasper. Soll ich's dir beweisen? Wenn du's beweisen kannst, will ich's dir glauben. Nun, ich bin ein Mann, ich habe Kraft. Die hat meine Mutter auch. Ich bin ein Mann, ich bin sehr mutig. An Mut fehlt's auch meiner Mutter nicht. Ich bin ganz allein durch den dunklen Wald gegangen und über die hohen 7 Berge. Genau das tut meine Mutter auch. Nein, nein, nein, nein, nein. Du bist nicht der Kasper. Du bist die Frau Königin. Aber wie soll ich sonst beweisen, dass ich ein Mann bin? Mach einfach Pipi, dann kann ich's erkennen. Wirklich? Oh, ich geniere mich so. Aber wenn's sein muss... Okay, jetzt glaube ich's. Frisches Obst! Rasch, versteck dich, das ist meine Mutter! Schöne Äpfel, gefällig! Garantiert ohne Würmer, sonderbehandelt! Ei, guten Tag! Du armes Mädchen! So jung noch! Und schon so hässliche Pickel. Sicher isst du zu wenig Obst. Wenn man genügend Obst isst, kriegt man keine Pickel. Ich und Pickel? Ich hab keine Pickel, liebe Mutter. Wer soll ich sein? Die Mutter? Von diesem hässlichen Fratz? Ich bin die Handelsfrau 1000 Obst und biete herrliche Äpfel an. Da sieh nur, ist das nicht eine Pracht? Sehen die lecker aus. Jonathan und Boskop und Ananasäpfel. Das Wasser läuft einem Mund zusammen. Aber ich darf nichts mehr von Fremden annehmen, seit mir meine Mutter einen vergifteten Kamm in den Kopf gesteckt hat. Was ihr nicht sagt, das hat sie getan. Die eigene Mutter. Ei, freilich. Und ihr wisst es genau. Ihr seid nämlich doch meine liebe Mutter. Ich erkenne euch am listigen Augenfunkeln. Aber diesmal legt ihr mich nicht rein, Mama. Also schön, ich bin deine Mutter. Ich mache mir Sorgen um dich, Schneewittchen. Man hat mir erzählt, dass du hier kein Obst hast. Und wenn Vitamine fehlen, fallen Haare und Zähne aus. Außerdem hast du wirklich Pickel. Dann müsstet ihr euch doch darüber freuen. Denke nicht so hässlich von mir. Ich bin immer nur auf dein Wohl bedacht. Das habe ich gemerkt. Umbringen willst du mich. Deine Äpfel sind alle vergiftet. So. Na, dann will ich dir mal was zeigen. Nun gut. In dem einen war kein Gift drin. Aber die anderen sind vergiftet. Meinst du? Dieser auch? Oder dieser? Schmeckt der gut. Such dir doch selbst einen Apfel aus. Und den teilen wir uns dann. Ich koste zuerst vor deinen Augen. Also, welcher Apfel soll's sein? Der da. Der rotbackige? Ob der nicht vergiftet ist? Warum nicht lieber der da oder den? Nein, den ich ausgesucht habe. Also gut, da du es so hartnäckig willst, nehmen wir also diesen Ontario. Welche Hälfte möchtest du? Die rote. Immer willst du das Beste. Aber schön. Esse ich also die weiße. Meine Mutter hat doch gekostet. Gar nichts kann mir da passieren. I! Oh! Ah! Na also. Jetzt sind wir für immer quitt. Schlipper die Bix und klapper die Bugs. He, Schneewittchen, so wach doch auf. So sag doch was. Schlipper die Bix und klapper die Bugs nochmal. Ah, der Giftbrocken ist raus. Schneewittchen. Schneewittchen! Wo bin ich? Was ist? Oh, Kasper, du hast mich wieder gerettet. Schneewittchen! Schneewittchen! Du lebst! Wir haben die Königin lachen gehört. Da wussten wir, dass dir Gefahr droht. Und sind sofort aus dem Berg geeilt. Ich habe einen Apfel gegessen, einen weißroten. Der sah so prächtig aus, hat auch wunderbar geschmeckt, ist aber leider vergiftet gewesen. Genauso, wie ich's mir gedacht habe. Ach, Schneewittchen, was machen wir nur mit dir? Du bist eitel, verfressen und ungehorsam. Einer von uns wird jetzt stets bei dir Wache halten. Oh, fein! Da habe ich ja immer einen Spielkameraden. Aber das hindert uns sehr in der Arbeit. Nun müssen 6 für 7 schaffen. Da habe ich eine viel bessere Idee. Schneewittchen soll die Königin sein, nicht die böse Frau Tausendschön. Oh, das wäre aber fein. Und was tut die Königin Tausendschön? Die steigt doch nicht freiwillig vom Thron. Auch nicht, wenn wir sie noch so lieb bitten. Die hat Soldaten. Und Kerkermeister. Und Speer und Schnüffler. Da kommen wir nicht dagegen an. Ja, dann kann Schneewittchen nicht Königin werden. Das ist aber schade. Guten Tag. Prinzessin Schneewittchen, guten Tag, 7 Zwerge. Leute, hab ich Neuigkeiten. Die Königin Tausendschön ist tot. Was sagst du da? Meine arme Mutter. Denkt euch, die ist vor Ärger zerplatzt, die böse Königin Tausendschön. Als sie heimkam, hat sie wieder den Spiegel befragt und der Spiegel hat ihr zur Antwort gegeben, Frau Königin, es ist allbekannt, ihr seid die Schönste im ganzen Land. Man findet keine Schönere hier. Aber Schneewittchen bei den 7 Zwergen im mausgrauen Haus hinter den 7 Bergen, die ist 1000-mal schöner als ihr. Ja, und da ist sie vor Ärger geplatzt, unsere Königin. Mitten auseinander, das gab einen Knall. Woher wissen Sie denn all diese Neuigkeiten, Frau Grete? Vom Jäger Hubert, lieber Herr Zwerg. Weil er damals Schneewittchens Leben gerettet hat, soll er nun auch die Ehre haben, sie als neue Königin ins Schloss zu führen. Ich glaube, da kommt er. Königin Tausendschön ist tot. Es lebe Königin Schneewittchen. Es lebe die Königin Schneewittchen. Hurra! Hat die liebe Mutter Sachen gehabt und nie getragen. An die 1000 Pullis und 10.000 T-Shirts. Von den Schals und Tüchern ist gar nicht zu reden. Bloß wenn die Modefarben wechseln, kann es ja kein Mensch mehr anziehen. Dann werde ich alles neu anschaffen müssen. Habe ich überhaupt zu viel Geld? Oder muss ich eine neue Steuer für meine lieben Untertanen erfinden? Wache! Zu mir! Wache, halt! Wache rechts um! Was befehlt ihr, Königin Schneewittchen? Marschiert in die Schatzkammer und zählt meinen Reichtum. Zu Befehl. Doch wenn ich mir zu bemerken erlauben darf, Königin, wenn wir nicht Verstärkung bekommen, müssen wir 1000 Jahre zählen. So viel Goldstücke sind in eurem Besitz. Das genügt für einen Wechsel in der Mode. Danke! General, ihr könnt wieder abhauen. Wache links um. Das rechte Bein hebt. Wache, Marsch. Guten Tag, Königin Schneewittchen. Schlipper die Bix und klapper die Bax. Wohnst du aber schön. Wie geht's dir denn? Seid ihr verrückt geworden? Ohne Anmeldung hier einfach hereinzukommen? Ihr steht hier vor eurer Königin, Kaspar. Da habt ihr euch erstens anzumelden, aber nur, wenn ihr ganz was Dringendes habt, etwa Nachricht von den neuesten Modefarben. Und dann habt ihr mich nicht mit du anzusprechen, sondern mit edle Frau Königin. Ach, edle Frau Königin, so ist das jetzt. Ja, natürlich. Wie soll es denn sonst sein? Wozu bin ich denn Königin? Schlipper die Bix und klapper die Bax. Da mache ich lieber, dass ich hinauskomme. Sonst lässt du mich noch in den Kerker werfen. Wenn du weiter so ungehörig redest, dann muss ich das auch leider tun. Meine Mutter hat schon recht gehabt. Du bist ein ganz frecher, böser Geselle. Und meine Frau Greta hat auch recht gehabt. Du bist eine ganz dumme, eingebildete Plauze. Was? Eine ganz dumme, eingebildete Plauze. Na warte nur, das wirst du mir büßen. Kerkermeister Oberjäger Hubert! Was befiehlt ihr, edle Frau Königin? Sperr diesen frechen Kasper in die finsterste Zelle. Er soll mir nie mehr vor die Augen kommen. Das wird er auch nicht, schlipper die Bix und klapper die Bax. Halt, Kasper, stehen bleiben! Du bist verhaftet! Ivo, das denkst du bloß. Schlipper die Bix. Aua! Und klapper die Bax. Oh! Wirklich, eine ganz dumme, eingebildete Plauze. Halt! Wache! Hubert! Halt! Zu Befehl, edle Frau Königin! Ach, schert euch fort. Raus! Alle raus! Puh, ist das Regieren schwer. Jetzt weiß ich erst, was meine liebe Mutter alles durchgemacht haben muss. Mit solch frechen Untertanen und solch unfähigen Personal. Für heute habe ich das Regieren satt. Nun will ich endlich die Wahrheit erfahren. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid das Landestier. Es gibt niemand, der schöner ist als ihr. Du bist aber ein lieber Spiegel. Du sollst mein Vertrauter sein. Mit dir will ich jeden Tag plaudern und ich will dir meine geheimsten Gedanken und allerinnigsten Wünsche verraten. Also weißt du, lieber Spiegel, ich werde dir jetzt mein geheimstes Geheimnis anvertrauen. Weißt du, ich möchte gar zu gern heiraten. Und der schönste Prinz von der Welt muss es sein. Und wir werden die tollste Hochzeit haben und werden das glücklichste Paar von der Welt sein. Und wir wollen zusammen das schönste Kind haben, das die Welt je gesehen hat. Natürlich ein Mädchen, eine richtige Prinzessin. Und sein Leib soll so weiß wie Schnee sein. Und die Wangen so rot wie lebendiges Blut. Und die Haare so schwarz wie Ebenholz, ja. Ja, das wünsche ich mir. Ja, so wird es sein. Das Spiel vom Kaspar, der Königin Tausendschön und der noch tausendmal schöneren Prinzessin Schneewittchen. Theaterstück von Franz Fühmann. Musik Rainer Bredemeier. Es spielten Hermann Bayer, Katharin Stojan, Karin Gregorek, Klaus Piontek, Margit Bendokat, Walter Lendrich, Peter Domisch, Ulrich Voss. Dramaturgie Anne Mieder. Schnitt Katrin Heyer, Ton Ingeborg Kiepert. Regieassistenz Kerstin Faude. Funkeinrichtung und Regie Norbert Speer.